Pedro Sarmiento de Gamboa hat diese erschütternde Rede am 21. März 1584 in der Nähe des Kap Santa Ana in der Magellanstraße gehalten. Ihr Text findet sich in dem Bericht über die Geschehnisse in der Meerenge von Sarmiento selbst an Philipp II. Am 18. September desselben Jahres von Pernambuco ausgesandt und ist in Pedro Sarmiento de Gamboa und seine geplante Generalhistorie des Peru von José Miguel Barros, meinem Freund und Kameraden während der Expedition in die Antarktis im Jahre 1947 wiedergegeben worden, wonach dieser später Botschafter in Peru wurde. Drei Tage später kehrten die Schiffe zurück und entluden Kanonen und Lebensmittel. Jedoch ein neues und wildes Unwetter bringt sie wieder aufs offene Meer hinaus. 10 Tage kämpft der Steuermann Diego de Riviera, um zu dem Ort zurückzugelangen, wo die Kolonisten geblieben waren. Doch es ist umsonst. Er muss nach Spanien zurückkehren und Don Pedro und seine Kolonisten zurücklassen mit nur einem Schiff, die Santa Maria de Castro. Und es geschah in dieser heiklen Lage, umgeben von Gefahren und drohenden Elementen, dass Don Pedro Sarmiento de Gamboa am Sonntag, den 11. Februar 1584, für wahr, es war Sommer, den Ort Nombre de Jesus gründet. Aber er hält sich nicht dort auf, sondern geht weiter nach Westen, um die Stadt des Königs Don Felipe zu gründen, nicht weit entfernt von dem Ort, an dem sich heute Punta Arenas befindet, die südlichste Stadt der Welt. Ich habe jenen Ort besucht, den sie später Hungerhafen nennen sollten, in der Nähe jenes anderen, der dann die Festung Bulnes sein würde. Sarmiento de Gamboa gelangte bis zu diesem öden Ort in Begleitung von 90 Männern, viele von ihnen barfuß, hungrig, gepeinigt von den Indianern, und gründete die Stadt des Königs Don Felipe am 25. März 1584. Stellen wir uns einmal diese großartige und tragische Tatsache vor, einzig und unbekannt, von niemandem außer von ihnen selbst anerkannt und nur noch von dem Wind und dem Himmel in diesen Zonen, in denen man schon das schwache, hohe und anhaltende Rufen der Weite des Eises in der Seele und der Ferne der Landschaft selbst erahnt. Dort, neben dieser unglücklichen Schar von Kolonisten stehend, der Held, der sein Schwert zückt und die Umrisse seiner Stadt nicht für sich, sondern für seinen entfernten König, König von Gottes Gnaden, zeichnet. Er hat sein Ziel bereits erreicht, die Magellanes-Enge zu befestigen, um den englischen Korsaren den Durchgang zu verwehren, die die Häfen und Schiffe des Imperiums dort überfallen, wo die Sonne nicht untergeht. Und die Stimme Don Pedros wird sagen, was sie sagen musste: Ich gründe im Namen Gottes unseres Herrn und meines Königs Philipps II. Unbesiegbar. Und seine Stimme und sein Altspanisch würde im Gedächtnis des unerschaffenen reifsten Lichtes dieser Region und in jenen Zeiten bewahrt bleiben, denn ich habe sie wahrgenommen außerhalb und im Innern meiner Seele, als ich dort vorüberging. Und wenn niemand Don Pedro Sarmiento de Gamboa erinnert, diesen tragischen Helden, der so viel Unglück erlitten hat, so können Chilenen wie ich ihn nicht vergessen, ebenso einige Argentinier, die diese Geschichte kennen. Aber das Unglück lässt sich nicht besänftigen. Eine Rebellion bricht aus. Der Held jener Zeit beendet sie, wie es seine Pflicht ist, er köpft 3 der Meuterer. Und dann bricht der Winter des Südpols ein, worüber ich lieber nicht berichten möchte. Ich kenne die Kälte jener unendlichen, grenzenlosen Nacht. Die Männer verzweifeln. Sarmiento schifft sich in Richtung einer anderen Ortschaft ein, um Artillerie, Verstärkung und Lebensmittel zu holen. Er möchte den Bau einer Festung beginnen. Da erfasst ein schrecklicher Sturm sein schwaches Fahrzeug und treibt es aus der Enge bis nach Santos im Atlantik, wo sie halbtot, beinahe unbekleidet, am 25. Juni desselben Jahres ankommen. Der Winter zwingt sie dort zur Untätigkeit. Jedoch macht Sarmiento 2 Versuche, um zurückzukehren, und erleidet beim 2. Mal Schiffbruch. Auf einem Brett konnte er sich retten. Nun muss er weiter warten, bis der Sommer kommt. Am 13. Januar 1585 läuft er von Bahia in Brasilien wiederum in Richtung der Magellanes-Enge aus. Wieder bricht ein Sturm los, in dem alle Elemente zu einem Knäuel werden, wie er ihn beschreibt, der ihn zurück nach Rio de Janeiro treibt. Er bittet Spanien um Hilfe, erhält aber keine Antwort. Nun entschließt er sich dazu, sich diese selbst zu holen und schifft sich am 26. April 1586 nach Spanien ein. 2 Jahre waren vergangen, ohne dass sein Schicksal ihm gestattet hätte, dorthin zurückzukehren, wo er seine Leute im Unglück zurückließ. Was für ein schreckliches Schicksal! Grausamkeit der Götter und der Nornen, die die Fäden eines Lebens weben. Er wird niemals mehr zu seinem Indien von Kastilien, zu seiner Meerenge, seinen Ortschaften, seiner Stadt des Königs Don Felipe zurückkehren. Nur einige wenige Monate hat der Gouverneur der Magellanes-Enge, dieser polaren Insel, sein Hyperborea des Südpols sein können. Am 11. August 1586 bemächtigen sich mehrere Korsarenschiffe seines schwachen Fahrzeuges. Er wird gefangen genommen und nach England gebracht. Wieder befreit, kehrt er nach Spanien zurück. Er kämpft dort, um Unterstützung, Geräte, Verstärkung zu erhalten. Doch niemand hört auf ihn. Er wartet in Vorzimmern, schreibt Bittschriften, Gesuche. Seine Gesundheit verbricht, sein Geist schmerzt, sein Herz kann kaum noch widerstehen. Es ist von ihm eine letzte Nachricht bekannt, eine Bitte, ein herzzerreißendes Flehen an seinen König gerichtet, datiert vom 21. November 1591. 7 Jahre furchtbarer Todesangst waren für diesen vorzüglichen Führer vergangen, beherrscht von der Qual des Andenkens an die Seinen, die in unbekannten Zonen verloren waren, wo eine unterirdische, dunkle Strömung gegen ein Universum drückt, das nur ein Edgar Allan Poe beschreiben konnte. Don Pedro fleht: Ich bitte Ihre Majestät inständigst, beim Blute unseren Herrn Jesus Christus, sich jener treuen und standfesten Vasallen zu erinnern, die um Ihrer Majestät zu dienen in so weit entfernten Regionen geblieben sind, schrecklich für alle diejenigen, die die Flucht ergriffen und zurückkehrten.